Roman haben wir Musikstile in einem romantischen Stück. Und spezieller an diesem Stück ist, dass eigentlich jedes von den sechs Stücken, aus dem letzten Lied, alles in einem Traum. Die ganze Musik ist so in einem Traum. Für Demo.